Erschrocken vor den vielseitigen und serienweisen siegreichen Tischdurchschüssen im Bereich der auf Selbstverteidigung gerichteten Rüstungsindustrie der DVJK beschäftigen sich die feindseligen Kräfte verzweifelt mit den niederträchtigen Anti-DVJK-Sanktionen. In diesem Zusammenhang veröffentlichten das Antiimperialistische Forum Deutschlands und die britische Songun Politik Studentengesellschaft am 5. und 6. Juni jeweils eine Erklärung und kritisierten darin die feindselige Handlung gegen die DVJK.